Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. So, wir haben erklärt die vier Schritte von Shamatha. Wenn man Anapanasati übt, zählen, verfolgen, berühren und platzieren, kann man sagen, und platzieren. Dann kommen die Vipassana-Schritte, das heißt, betrachten, sich wegwenden und dann Läuterung, Parisuddhi und Wissen von Läuterung, Parisuddhi Jnana. Wenn wir das geschafft haben, sind wir Arahats, dann bye bye Samsara. Auf Wiedersehen. Nicht auf Wiedersehen, wie sagt man? Nicht. Adieu. Diese Schritte sind in der Theravada-Tradition durch drei Parinyas, drei, wie übersetzt man Parinya? Die drei Erkenntnisse. Pari heißt allherum. Allherum erkennen. Warum allherum? Der Buddha sagt, sabam aparijanam sabam sabam apaja sabam aparijanam sabam auf jeden Fall. Sabam apajaha ababho dukkha khayaya. Wenn man nicht alles erkennt hat, wenn man nicht alles durch, durchgedrängt hat, wenn man nicht alles verlassen hat, es ist unmöglich, das Leiden zu verlassen. Deswegen parinya, man muss alles sehen, alle Objekte von unseren Erfahrungen. Und alle Objekte von unseren Erfahrungen eigentlich, wie erkennen wir? Wir erkennen durch Berührung. Wenn wir in der Berührung unsere Achtsamkeit auf Körperlichkeit lenken, dann üben wir Kaya Anupassana, Betrachten des Körpers. Wenn an Empfindungen, wir üben Vedana Anupassana, Betrachtung von Empfindungen. Wenn an Geist, dann wir üben Chitta Anupassana, Betrachtung des Geistes. Wenn wir dann alle Phänomene der Berührung zusammenfassen, entweder einzelnen, das ist Anupada Vipassana, jede einzelne Chetasika und jede einzelne Rupa, so wie der weise Sariputta hat geübt. Oder wir fassen das zusammen im Sinne von Aggregaten, fünf Aggregaten, so wie der Moggallana geübt hat. Und die fünf Aggregate ist alles von unserer Erfahrung. Dann üben wir Dhamma Anupassana, Betrachtung von den mentalen Objekten, die mit dem Prozess von Befreiung verbunden sind. Und in diesem Prozess dann werden alle Fesseln dann beseitigt. Dann alle Fesseln beseitigt, dann heißt alle Tribungen von Gemüt, alle Tribungen des Geistes beseitigt. Dann kommt Läuterung und die Wissen von Läuterung. Und Wissen von Läuterung ist Wissen, kein Leben mehr. Die Ursachen für ein neues Leben sind nicht mehr da. Und das alles kann man machen auf Grundlage von Anapanasati. Wenn man über Körperlichkeit meditiert, dann betrachtet man die vier Elemente, Meditation über die vier Elemente, dann versetzt sich die Körperlichkeit in Kalapas. Wenn die Körperlichkeit ist, sich versetzt, in die, der Körper verplatzt, Atem auch verplatzt und wird in kleinen Partikeln, die auch nicht eigentlich rein Körperlichkeit ist, auch nicht rein Geistlichkeit, die sind eigentlich sozusagen Mischung. Weil wir haben schon darüber gesprochen, die Härte und Empfindung der Härte lassen sich nicht eigentlich streng trennen. Das heißt betrachten. Dann wir wissen, dass diese Körperlichkeit eigentlich ist, sind nur die vier Elemente und die, was von den vier Elementen deriviert ist, das heißt Farbe, Geruch, Geschmack und so weiter. Und dann, das ist eigentlich unsere Erfahrung von der Körperlichkeit. Und das ist eigentlich auch unsere Erfahrung von der Atmung. Die wahre Erfahrung von der Atmung ist Erfahrung von diesen Kalapas und den zusammen, den, wie sagt man, den Bestandteilen von Kalapas. Die Bestandteilen von Kalapas ist nichts anderes als die vier Elemente und die, was deriviert von den vier Elementen ist, Farbe, Geruch und so weiter. So, wir befinden uns in, was Abhidharma lernt, die höchsten Realitäten in der Welt. Wenn man sie erkannt hat, das heißt dann Jnana Parinya, die man hat erkannt, vollkommene Erkenntnis von den Objekten der Weisheit in der Welt. Und diese Objekte der Weisheit, das sind die Dhammas. Dann, wenn man sie klar sieht, dann weiß man, dass die Objekte von unseren Anhaftungen, von unseren unsere Resistenz sind eigentlich unsere Konzepte. Es sind nicht die wahren Bestandteile von unserer Realität. Samsara kommt aus dem Geist, nicht aus dem Objekt. Objekt ist immer neutral, aber der Geist, das an Objekte anhaftet, er macht das Neutrale zu Himmel oder Hölle. Dann, wenn der Meditierende so meditiert hat, dann kommt Tirana Parinya. Diese, wenn er richtig verstanden hat, die wahren Phänomene von unserer Erfahrung in der Welt, dann wird er sie auch sehen können, erforschen können im Prozess von Entstehen und Vergehen in jedem Augenblick. Das heißt Dhyana Parinya, Erkenntnis, vollkommene Erkenntnis in dem, dass alles, was wir in der Welt erfahren, sind Prozesse und die Voraussetzung von den Prozessen ist, dass sie entstehen wegen Ursachen und Bedingungen und vergehen in demselben Augenblick. Das ist eigentlich unsere wahre Erfahrung der Welt. Dann jemand, der schnell ein Arahat sein wird, wenn er das klar sieht, dann er wendet sich weg von dieser. Er ist entsetzt von diesem Zustand von Leiden, das durch Vergänglichkeit bedingt ist, und er wendet sich weg. Er wendet sich wo? Wo man nicht hangen kann. Wo kann man nicht hangen? In Nirvana. Nirvana ist so wunderbar, weil kein Geist kann dort hangen. Und hangen, das Objekt von Anhängen, in der Tat in Sanskrit oder Pali heißt Alambana, das heißt etwas, an was man hangen kann. Nirvana ist Befreiung in dem, oder Leerheit ist Befreiung, weil da kann man nichts hangen. Keine reine Kleider, keine schmutzige Kleider. Deswegen, Herzsutra sagt, es ist nicht rein. Diese Leerheit, es ist auch nicht unrein. Es ist alles, was transzendiert unsere Vorstellungen von der Realität. Deswegen, wenn man das erkannt hat, kann man sich befreien von allen Leiden. Dann, wenn er sich wegwendet von dem Leiden von Samsara, er dann kann verwirklichen bis Ende Läuterung des Geistes, dann er bleibt, in, wie wir gesagt haben, im Zustand von Gleichmut. Sankara Upeka, Gleichmut von Willeformationen, nicht Gleichmut von Gefühl. Bitte nicht verwechseln. Ein tschechischer Arahat, er wird immer ein bisschen mehr Knödeln essen. Ein chinesischer Arahat ein bisschen mehr Nudeln und Tofu. Diese Tendenzen werden noch da, aber er hängt nicht daran. Sein Geist ist vollkommen geläutert und er bleibt in reinem Gleichmut, das wir Chalanga Upeka genannt haben nach Visuddhimagga. Chalanga Upeka heißt Gleichmut von den sechs Ursachen. Sechs Ursachen, die wir gestern sechs Ozeanen genannt haben, sind die sechs Sinnen. In Bezug auf die sechs Sinnen hat der Arahat immer reinen Gleichmut, obwohl die Knödel immer besser schmecken als, sagen wir, Kartoffeln oder weiß ich nicht. Warum? Weil er gewohnt ist. Unser Geist, indem er völlig erkannt hat, die Ichlosigkeit, er versteht auch, unser Geist ist durch Gewohnheiten tendiert. Alles, was wir machen, ist eigentlich, sind unsere Gewohnheiten, was wir mögen, nicht mögen. Was wir mehr essen, was wir weniger essen, was wir mehr sehen wollen, was wir weniger sehen wollen. Das sind unsere Tendenzen. Die heißen Vasanas, die Perfumationen des Geistes. Sichi, wie übersetzt man? Gewohnheiten. Okay. Oder Energie, das sich durch Gewohnheiten im Geiste gesammelt hat. Die latente Tendenzen. Aber im Falle von einem Arahat, diese latente Tendenzen, dann führen aber nicht mehr zu Karma, weil er hat diese Chalanga Upekha, er hat reine Gleichmut in Bezug auf die sechs Sinnen. Dann schafft er Reinheit des Geistes. Der, was so übt ein Arahat, ein Bodhisattva? Ein Bodhisattva kann sich nicht wegwenden. Dann er hat für ihn, was macht er? Das sollen wir sehr gut verstehen. Er dann immer meditiert über was? Über transzendentale Weisheit, über Leerheit als die einzige Wahrheit. Andere Wahrheit gibt es nicht. Zwischen Loslassen und Gleichmut? Loslassen ist ein Prozess. Wenn etwas, wenn die Tendenzen anzuhaften da sind, dann man loslässt. Wenn Tendenz zu sich ärgern da ist, man loslässt. Wenn Gleichmut ist, Unparteilichkeit des Geistes. Das heißt, wenn, obwohl man Erfahrung hat von angenehmen Gefühl, unangenehmen Gefühl, man verfolgt nicht diese Tendenz anzuhaften und verfolgt nicht diese Tendenz wegzuschieben. Ist das klar? Die klingen nicht sehr ähnlich. Ähnlich, ja, natürlich ähnlich. Aber nee, das sind eigentlich Synonyme. Okay. Aber der Aspekt, was sie erklären, ist ein bisschen anderes. Aber wenn der Geist dieser Tendenz nicht mehr nachgibt, dann muss er eigentlich nichts mehr loslassen, oder? Er muss loslassen, weil obwohl diese Tendenz nicht da ist, die latente Tendenzen sind immer noch da. Und die allmählich sieht man immer klarer, indem man Fortschritte in der Meditation macht. Wir werden vielleicht abend darüber noch sprechen. Wenn wir jetzt keine spüren, dass wir keine Trübung des Geistes und Gemüt haben, das heißt nicht, dass wir frei sind von den Fesseln. Die Fesseln sind noch da. Nur indem der Geist nicht genug sensitiv ist, dann er sieht sie nicht klar. Aber wenn man tief meditiert, dann weiß man, dass da zu Hause noch ein unwillkommener Gast da ist. Nagarjuna erklärt es im Kommentar zu Pragyaparamita, wunderschöne Geschichte. Das müssen wir sich anhören. Okay? Da gibt es einen Mann, der das lebt in Geschiedenheit alleine und träumt von Begleiterin. Das natürlich kann geschehen. Dann er lebt schon lange, lange Zeit alleine. Dann eine Nacht kommt eine Frau, schön wie eine Nymphe, und Dann klopft auf die Tür, dann öffnet die Tür und ja, ich bin zu dir gekommen. Oh, willkommen, willkommen. Er freut sich unheimlich. Da, möchten Sie Tee trinken? Möchten Sie? Er gibt alles, was er hat. Oh, ich bin so froh. Ich habe auf Sie schon so lange gewartet. Dann eine Weile nachher kommt wieder Klopfen auf die Tür und öffnet die Tür und kommt eine Frau, so wie Hexe, so scheußlich, dass er fängt an zu zittern. Dann, sie sagt, ich komme zu dir. Geh weg, ich will dich nicht. Er will die Tür zumachen. Dann die andere Frau sagt, nein, das darfst du nicht machen, das ist meine Schwester. Wo immer ich bin, sie kommt mit. Das geht nicht, das darfst du nicht machen. Dann, der arme Mann denkt und denkt und denkt und dann sagt er, ah ja, Liebe möchte ich doch alleine sein. Na wunderbar. So, dann wo sind wir? Wir haben diese vier Schritte von Vipassana schon erklärt. Und jetzt, sie verbinden es mit den vier Übungen, die sind damit verbunden. Ich atme ein, lange und kurze Atmen, mit voller Bewusstheit, Gewahrsein davon. Wenn ich das mache, durch Zählen oder durch allmähliche Entwicklung von Achtsamkeit, dann fühle ich mich sehr wohl. Indem der Geist wird sich verfeinern und das Objekt wird sich verfeinern. Atmung wird immer feiner, Geist wird immer feiner, man fühlt sich wohl. Das kann man schaffen, entweder indem man dieses differenziertes Bild von Einatmen und Ausatmen betrachtet, das ist in Vipassana, oder undifferenziertes Bild, das ist in Shamatha. Man nimmt erst diesen Eindruck von den Sinnen, dann wird es geistiges Bild und dann meditiert man darüber. Entweder man differenziert das im Sinne von eigenen und gemeinsamen Eigenschaften, diese. Dafür braucht man natürlich aber schon gute Konzentration. Diese Atmung ist nichts anderes als Druck, Härte, Wärme, Kälte. Diese Eigenschaften ändern sich immer in derselben Platz, wenn Sie dann in der Nase Aufmerksamkeit merken. Aber dafür brauchen Sie schon sehr gute Konzentration. Sie sehen, dass in der Stelle, wo Sie Hitze erfahren, wird gleich Kälte. Wo sie Härte erfahren, wird gleich Druck. Und dann sehen sie, alles ändert sich. Wenn man Shamatha meditiert, dann man bleibt bei allgemeinem Bild, dass man nicht weiter analysiert, bis dieses Bild sich so verfeinert hat, dass es zusammen mit Licht erscheint. Also wenn der Geist und das Objekt wird feiner, dann kann man den ganzen Prozess von Einatmen und Ausatmung sehr, sehr klar von Anfang bis Ende verfolgen. Man kann auch sehr, sehr klar den Geist, das verfolgt, das, den Atem sehen und sehr gleich identifizieren die Hindernisse, die da erscheinen, entweder Tendenz zu zerstreuen oder Tendenz zu senken, die eigentlich enthalten alle 5 Hindernisse. Darüber werden wir auch jetzt sprechen oder morgen. Die 5 Hindernisse ist eigentlich nichts anderes als Tendenz des Geistes, entweder sich zerstreuen oder zu senken. Wenn diese Tendenz überwunden wird, indem man jeden einzelnen Atemzug sieht, von Anfang bis Ende sehr klar, dass diese Atemzüge sind immer feiner, der Geist wird nicht mehr weggehen, er fühlt sich wohl. Dann, wenn man übt Gleichmut, indem man mehr Verständnis hat, wird es noch feiner, wie wir gesagt haben. Dann erscheint Licht, indem Konzentration sich verbessert hat. Und das ist dann diese die Körperlichkeit, die eigentlich die Grundlage ist für die Tatsache, dass wir einatmen und ausatmen, wird auch viel feiner. Deswegen die Schmerzen werden dann im Hintergrund. Man beschäftigt sich nicht mehr so damit und man wird immer mehr Intelligenz haben, wie man damit umgeht, wie man richtig sitzen soll. Deswegen der Buddha erklärt in Anapanasamyutta, dass einer, der Anapanasati übt, er wird dann sehr feste und gemütliche. Er sagt, sieht ihr Mönche, Mahakapina, ja, Bante, wir sehen, was meditiert er? Wir wissen nicht, unser Wissen ist von dem Lehrer bedingt. Dann er sagt, er meditiert Anapanasati. Warum? Sehen Sie, wie sein Körper gerade gehalten wird, wie er so bewegungslos und mühelos sitzen kann. Wenn man Anapanasati richtig macht, kann man dann die Körperenergien in dem Einatmen und Ausatmen ist untrennbar von Prana und Prana ist eigentlich die feine Materialität, die immer grobe Materialität beherrscht, dann kann man eigentlich allmählich durch mehr feinere Erfahrung von Einatmen und Ausatmen dann auch die Körperempfindung regulieren. Körperempfindung wird auch immer feiner. Und wenn Körperempfindung immer feiner ist, dann kann man die Energien im Körper viel leichter regulieren und die Blockierungen beseitigen. Und dann Pasambayam Kaya Sankaram, Asasi Samiti Sikhati, Pasambayam Kaya Sankaram, Pasasi Samiti Sikhati. Ich lerne, weil Einatmen und Ausatmen die Kaya Sankara, die Formationen des Körpers, Synonym für Einatmen und Ausatmen ist Formation des Körpers. Warum? Weil Windelement ist das, was Körper bewegt und formiert und unterstützt. Ohne Windelement, der ohne Geist geschaffene Windelement, der Körper gleich umkippt. ohne Geist geschaffene Körperelement umgibt gleich der Körper. Er kann nicht gerade sitzen. Was ihn unterstützt, ist diese Kaya Sankara, die Körperformationen. Und das ist Wind, das ist Einatmen und Ausatmen. Heutzutage, die Wissenschaft ist so fortgeschritten, dass wir können elektronische Mikroskop im Körper spazieren lassen und wir sehen, jede Zelle atmet ein und aus. Alles bewegt sich im Körper. Nur weil unsere Sinnen sind nicht so scharf, wir sehen das nicht klar. Aber man kann es in der Tat, man kann es sehen, diese feinere Atmung. Durch geistige Auge. Und eben in den Perioden zwischen Einatmen und Ausatmen und zwischen Ausatmen und Einatmen. Aber jetzt experimentieren Sie nicht damit, sonst kommt es zu Chaos. Später, wenn Sie diese Methode gemeistert haben, Sie kennen die andere Methode eben, das wird viel leichter. Und die ist mehr mit Qigong verbunden, mit dieser Meditation auf Prana und so weiter. Deswegen mit tantrischen Meditationen. So, dann, wenn die Atmung wird verfeinert, indem alle Hindernisse allmählich beseitigt sind, wenn man angrenzende Sammlung hat oder erste Jhana hat, dann Erfahrung von dem Körper, von dem Geist, von Einatmen und Ausatmen wird schon sehr fein, aber es wird immer noch von Vitarka, Vichara, Piti, Sukha gestört. Deswegen ist es nicht perfekt. Wenn man zweite Jhana isst, dann Vitarka, Vichara geht weg. Wenn man dritte Jhana, dann Piti geht weg. Wenn vierte Jhana, dann gibt es in diesem Sinne kein angenehmes oder unangenehmes Gefühl, neutrales Gefühl, das eigentlich viel angenehmer ist als angenehmes Gefühl, aber das muss man erleben, erklären kann man das nicht. Und man nennt das diese Sukha von Gleichmut. Was Sukha von Gleichmut ist, muss man selbst erfahren. Und dann bleibt nur die Einspitzigkeit des Geistes und neutrales Gefühl und dann dieser Zustand ist dann ideales Zustand. Das ist, um Vipassana zu üben, weil die Klarheit des Geistes hat keine Störung mehr und auch in dem Gefühl ist neutral. Es kann auch keine latente Tendenzen zu anhaften oder zu wegschieben erscheinen. Und Vitarka und Vichara sind schon lange weggefegt, deswegen auch keine Tendenz, dass der Geist sich bewegt. Und wie man jetzt zu diesem Zustand kommt, das erklären wir in den nächsten Tagen. Man beseitigt die sogenannte Hindernisse. Und die Hindernisse werden immer feiner, indem der Geist, Objekt, das heißt Einatmen und Ausatmen und Erfahrung der Körperlichkeit feiner wird. Sehr wichtig zu verstehen. Dann die fünf Sinnen. Wir haben von 22 Sinnen gesprochen für unsere Meditation. Fünf sogenannte geistige Sinnen sind von größter Wichtigkeit, solange man nicht Meditation übt und richtig übt, dann die Sinnen sind nicht ausgeglichen. Wenn man Vertrauen hat, wenn man zu viel Vertrauen hat und nicht gute Konzentration, dann was geschieht? Man wird aufgeregt, das passiert. Das ist, wir haben gesprochen von dieser Gefahr von den Religionen, von blinde Glaube, das ist eben das. Dann, wenn nicht passiert das, was man sich vorstellt, dann kommt von große Liebe und große Entzückung, kommt große Hass, das alles zerstören kann. Dann, wenn wieder andere ist Bemühung, wenn wir uns Mühe geben und nicht mit Loslassen, Konzentration balancieren, was geschieht? Wieder Aufregung. Wenn wir für Weisheit haben, Weisheit ist nächste von den Fakultäten, geistigen Fakultäten, die wir für Meditation brauchen. Wenn zu viel Weisheit und zu wenig Vertrauen, was passiert? Man wird deprimiert, indem man sich nur an Unterscheidung basiert, aber kein nicht großes Vertrauen hat, dann man wird immer zu Depression tendieren. Die Wesen von Weisheit ist richtige Unterscheidung. Das muss man verstehen. Wenn man Weisheit hat, unterscheidet man richtig. Aber wenn es nicht zusammen mit Vertrauen kommt, dann diese richtige Unterscheidung wird zu Zustand von Depression führen können. Aber wenn es mit Vertrauen verbunden ist und balanciert, dann kann es nicht geschehen und man wird hoch und hoch in den feineren Zuständen, höhere und höhere, feinere Zustände des Geistes erreichen können. Und wer reguliert das alles? Sati, die Achtsamkeit. Wenn Achtsamkeit da ist, werden die anderen Bemühungen, Konzentration, Weisheit, das heißt richtige Unterscheidung, und Vertrauen, sie werden balanciert. Und dann, der Geist kommt zur Ruhe. Mit anderen Worten, wenn der Geist hat Tendenz, sich zu zerstreuen, dann der Meditierende muss denken, wie Visuddhimagga erklärt, an Erleuchtungsfaktoren, die mit Konzentration verbunden sind. Welche sind das? Konzentration, Gleichmut und Prashraddhi. Prashraddhi heißt Klarheit, Ruhe und Entspannung. Wir haben kein Wort auf Deutsch oder irgendwelche europäische Sprache zu erklären, so viele gute Sachen, die zusammenkommen. Dann, wenn der Geist hat Tendenz zu Mattheit, Trägheit, er fängt an zu senken, dann der Meditierende muss die Faktoren von Erleuchtung, die mit Weisheit verbunden sind, anwenden. Das ist was? Das ist Virya, Bemühung, das ist Piti, das ist Freude. Und das ist die Untersuchung von Dharmas. Untersuchen, wer macht das? Dieser Vitaka. Er muss Vitaka anwenden, er muss untersuchen die Natur von dem Objekt der Meditation. Einatmen, ausatmen, sehr, sehr klar sehen. Dann der Geist kann nicht senken. Nur wenn er nicht klar sieht, Objekt der Meditation, der Geist kann dann in diese Tendenz zu senken fortsetzen. Und wie es weitergeht, erfahren wir morgen.